Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 27. Mai 93. Du musst jetzt viele Geduld mit mir haben und mir großmütig kreditieren. Das alte Übel regt sich bei diesem unbeständigen Wetter so oft und hält gewöhnlich so hartnäckig an, dass ich immer von 3 Tagen 2 verliere und in den guten Intervallen eilen muss, um nur das Notwendige an meinen Geschäften zu fertigen. Die Thalia darf nicht in Stocken geraten und ich werde durch meine Mitarbeiter gar zu schlecht unterstützt. Deswegen habe ich mich dieser Tagen mit 2 Aufsätzen dafür beschäftigt. Der eine handelt von Anmut und Würde, der andere ist über pathetische Darstellung. Ich glaube, dass beide dich interessieren werden. Was du mir über meine Revision der Gedichte schreibst, finde ich sehr richtig und so überzeugend, dass ich große Lust habe, dieser Stellen deines Briefs in meiner Vorrede zu den Gedichten zu erwähnen. Vor der Durchsicht der Künstler ist mir am meisten bange. Meine Ideen über Kunst haben sich seit der Zeit merklich erweitert, meine Gesichtspunkte sich verändert, manche Meinungen sich ganz und gar widerlegt. Doch muss ich gestehen, dass ich noch sehr viel philosophisch Richtiges in den Künstlern finde und darüber ordentlich verwundert bin. Über den Gang des ganzen Gedichts fürchte ich, mein Urteil zu sagen. Er befriedigt mich gar zu wenig. Unter den Gedichten, denen du das Leben schenkst, fehlen noch einige wenige, die mir der Erhaltung wert erscheinen. Hektor und Andromache ist eins meiner besten, und auch Amalie im Garten verdient Pardon. Unter denen an Laura ist das, die Entzückung, vergessen, welches eins der fehlerfreiesten ist. Laura am Klavier hätte ich Lust aufzuopfern. Es freut mich, dass du der berühmten Frau hast Gnade widerfahren lassen. Sobald die Götter Griechenlands segelfertig sind, sollen sie dir vorgelegt werden. Ich denke, du sollst gestehen, dass mich die Musen noch nicht verlassen haben und dass die Kritik die Begeisterung nicht verscheuchte. Beiliegende Broschüre ist der Pendant zu deiner Predigt, aber ich habe ein Interesse mehr als du, sie deiner Bestellung zu empfehlen. Sie ist von meinem Vater, und warum sie gedruckt ist, wirst du aus dem Inhalt ersehen. Ich wünschte gar angelegentlich, dass du die beiliegenden 3 Exemplare in diejenigen Hände brächtest, wo sie am besten angelegt sind, um Aufmerksamkeit auf den Verfasser zu erregen. Du tust mir einen großen Gefallen, wenn du machen kannst, dass der Inhalt desselben in Dresden zur Sprache kommt. Herr von Gleichen wird jetzt ohne Zweifel in Dresden angekommen sein. Seine Bekanntschaft wird dir und der Minna vielleicht nicht unlieb sein. Er liebt und versteht Kunst, malt schon ganz artig Landschaften in Öl und hat auch über die Theorie der Kunst nachgedacht. An Kopf fehlt es ihm gar nicht, aber an Willen. Er privatisiert in Rudolstadt bei einem sehr achtigen Vermögen und ist dort etwas träg geworden. Übrigens ist er ein sehr braver Mensch und einer meiner besten Freunde in hiesiger Gegend. Seine Frau ist ein sanftes und gutmütiges Geschöpf, eine der ältesten Bekannten meiner Lotte. Du wirst es beiden bald abmerken, dass du dich nicht vor ihnen zu genieren brauchst. Vielmehr hoffe ich, dass sie dir eine angenehme Gesellschaft sein werden. Vielleicht verschaffen sie auch der Minna Unterhaltung, wenn ihr einander etwas näher kommt. Lebe wohl und grüße dich selbst und Minna recht herzlich von uns beiden. Es ist schade, dass du nicht hier sein kannst, die Inokulation vornehmen zu lassen. Es wird jetzt stark inokuliert und viele fremde Kinder sind hergeschickt worden. Alles geht glücklich vonstatten. Dein S.